uns Pflicht und Brauch. Frisch in ihre Falten rauscht der Zukunftshauch. Leuchten soll sie wie in uns im Kampf voran. Fest und innig stehen alle Mann für Mann. Lass die Banner fliegen, wird der Streit auf Land. Recht und frei siegen über Not und Drang. Wenn in Deutschland alle frei und gleich, dann ist es die Schande, das neue Deutsche Reich. Das Losungswort lebt in unserem Bunde unauslöschlich fort. Das in Sturm und Wettern Mut und Kraft verleiht. Das in Flammen lettern unser Banner weit. Gleiches Recht für alle fordern wir heraus.